Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Aussteiger. Ein Düsenjet donnerte gerade über mein Büro und brachte eine Horde von Touristen an überfüllte Meeresstrände. Mein Büro war weder überfüllt, noch lag Sand darin. Dafür setzte sich eine kleine, dunkelhaarige Frau, Mitte 20, auf einen Stuhl und sah mir etwas scheu auf den Hemdkragen. Ich setzte mein freundliches Gesicht auf, das andere schmiss ich in den Papierkorb. Mein Name ist Suter. Mein Freund ist vor einer Woche gestorben. Das tut mir leid. Soll ich einen neuen für Sie suchen? Danke, aber das Angebot ist größer als meine Nachfrage. Wenn das so weitergeht, werden die Preise für Männer noch ins Bodenlose fallen. Mein Freund ist, er ist nicht auf natürliche Art und Weise gestorben. Wollen Sie damit andeuten, dass er ermordet wurde? Ja, das heißt, ich glaube, dass er ermordet worden ist. Die Polizei glaubt, dass es ein Selbstmord war. Wissen Sie, Polizisten sind gläubige Menschen. Sie glauben an sich und an die Gerechtigkeit. Zwei Dinge, die selten in Einklang zu bringen sind. Wie ist denn Ihr Freund umgekommen? Er soll sich in seiner Wohnung erhängt haben. Gab es Anzeichen von Fremdeinwirkung? Soviel ich weiß nicht. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Eddie, so hieß er, Eddie Knotts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eddie sich umgebracht hat. Sowas kann man selten genug voraussehen. Was glauben Sie, wie viele sogenannte Selbstunfälle mit dem Auto in Wirklichkeit Selbstmordversuche sind? All jene, die ohne ersichtlichen Grund in einen Baum rasen oder mitten auf der Autobahn Aerobic-Übungen machen. Da gibt es noch etwas, das Sie wissen müssten. In Eddies Wohnung wurden 100 Gramm Kokain gefunden. Ja, ja, der Schnee von gestern ist die Euphorie von heute. Hat Eddie mit dem Zeugs gedealt? Nein, da bin ich ganz sicher. Er hat nur ein einziges Mal eine Linie geschnupft. Er hat mit Drogen nie viel anfangen können. War er in Geldschwierigkeiten? Nein, das heißt, er hat nie viel gebraucht zum Leben. Er hat nur alle paar Wochen gearbeitet, meistens über Arbeitsvermittlungsinstitute. Ein Fall, in dem Drogen eine Rolle spielen, kann auch für unser Eins sehr animierend sein. Frau Suter gab mir einen Kaugummi und daran kauten wir eine Weile. Danach ging sie. Ich schenkte mir einen Whisky ein, warf den Kaugummi in den Papierkorb und spülte den Whisky runter, um den unangenehmen Geschmack loszuwerden. Gut gerüstet ging ich ins Polizeipräsidium. Sieh an, Maloney, mal wieder auf der Suche nach einem neuen Fall oder ist das bloß ein Anstandsbesuch? Ach, ich war bloß in der Gegend und hab mir all die unansehnlichen Leute angesehen, die dieses Gebäude betreten. Und da dachte ich, bring doch ein wenig Licht in dieses trübe Haus. Wunderbar, Maloney. Wie Sie sehen, strahlt hier schon alles. Wenn Sie wieder rausgehen, wird man Ihnen zu Füßen liegen, sofern Sie Ihre Waffe dabei haben und rechtzeitig abdrücken. Mich interessiert eigentlich mehr jemand, dessen Füße in der letzten Woche in der Luft baumelten. Eddie Knotts. Warten Sie mal. War das dieser Selbstmord durch Erhängen? Kannten Sie den Mann? Nein, aber seine Freundin glaubt nicht an einen Selbstmord. Verdrängung, Maloney, alles Verdrängung. Meine Frau liest gerade ein psychologisches Buch. Da steht drin, dass Menschen dazu neigen, Selbstmorde als Morde oder tragische Unfälle abzutun, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Vielleicht hat aber noch ganz jemand anders ein schlechtes Gewissen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Sie sich irren. Wer ist denn schon vollkommen, Maloney? Vollkommen schwachsinnig vielleicht, aber einfach nur vollkommen gibt es doch gar nicht, Maloney. Aber Eddie Knotts ist ein klarer Fall, Maloney. Der Mann war in Drogengeschäfte verwickelt, ist ihm vermutlich über den Kopf gewachsen. Er hatte zwar ein Seil über dem Kopf, aber ich glaube nicht, dass das da gewachsen ist. Sie ermitteln also nicht? Doch, doch. Das Drogendezernat ermittelt. Vielleicht gehörte dieser Knotts zu einem Drogenring. Wer weiß. Das klang verdächtig danach, dass Sie den Fall zu den Akten gelegt hätten. Ich verabschiedete mich freundlich. Draußen legte sich eine lahme Taube zu meinen Füßen nieder. Ich beachtete sie nicht weiter. In meinem Büro war es muffig. Dafür klingelte das Telefon. Meine Klientin war am Apparat. Ich war eben bei einem Notar, der mir einen Brief von Eddie übergeben hat. Er hat ihn dort hinterlegt und er sollte erst nach seinem Tod geöffnet werden. Klingt interessant. Was steht denn in dem Brief? Er schreibt bloß, dass ich mich nach einem Daniel Moll erkundigen soll, falls ihm etwas zustößt. Kennen Sie diesen Moll? Nein, aber ich habe im Telefonbuch nachgeschaut und gleich bei ihm angerufen. Er hat gesagt, dass er jetzt keine Zeit habe, mich aber zurückrufen werde. Ich spürte ein seltsames Prickeln auf meinem Rücken, als sie dies sagte. Ich versprach, sofort zu ihr zu kommen. Dann hängte ich auf. Unterwegs landete mein Taxi mitten in einer Demonstration. Auf Transparenten wurde gegen das zunehmende Verkehrschaos aufmerksam gemacht. Das Chaos war tatsächlich unbeschreiblich. Mein Taxifahrer gab sich alle erdenkliche Mühe, doch als wir bei meiner Klientin eintrafen, war es bereits zu spät. Ich fand sie in der Garage. Sie saß in ihrem Wagen, der vollgepumpt war mit Abgasen. Es sollte wohl auch diesmal wie ein Selbstmord aussehen. Ich setzte mich auf eine kleine Steinmauer, während die Polizei ihre Arbeit tat. Ich fühlte mich leer und ausgelaugt und fluchte innerlich darüber, dass ich meinen Flachmann nicht dabei hatte. Langsam dämmerte mir, dass ich vom Pech nur so verfolgt wurde. Ich hatte nicht mal genügend Zeit, um mir meine Klientinnen genauer anzusehen, und schon waren sie nur noch ein Erinnerungsfoto aus lebendigeren Tagen. Der diensthabende Polizist riss mich aus den düsteren Gedanken. Was ist denn mit Ihnen los, Maloney? Haben Sie sich jetzt auf Selbstmordkandidaten spezialisiert? Wenn das Selbstmord war, heiße ich von nun an Nastassja Kinski. Wie Sie wollen, Nastassja. Klassischer Fall. Erstmaliges Auftreten im Jahre 1908. Die Abgase wurden mittels eines Schlauches in das Wageninnere geleitet. Da haben Sie schon recht. Die Frage ist nur, wer hat den Schlauch montiert? Wenn Sie so weitermachen, bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie auch weiterhin Nastassja zu nennen, Maloney. Sie hat wohl den Selbstmord Ihres Freundes nicht verkraftet. Sie war doch die Freundin dieses Freddy Notz, der... ebenfalls umgebracht wurde. Oh, jetzt hören Sie aber auf. So viele Nastassja gibt es ja gar nicht. Eigentlich ist es mir auch lieber, wenn ich Sie weiterhin Maloney nennen kann. Daniel Moll. Was soll denn das schon wieder? Also meinetwegen kann ich Sie auch Daniel Moll nennen, aber finden Sie das nicht ein bisschen albern? Ein gewisser Daniel Moll spielt in dem Ganzen eine Rolle. Daniel Moll? Nie gehört. Also wenn ich Sie wäre, würde ich mich damit abfinden, dass die beiden sich umgebracht haben. Ich will doch nicht, dass Sie als verbitterter Detektiv enden, der im Delirium nach weißen Mäusen fahndet. Es gibt Momente, in denen einem gewisse Menschen gehörig auf den Wecker gehen können. Dies war einer dieser Momente. Meine Faust zuckte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, zuschlagen. Die kleine Steinmauer rührte sich nicht. Es tat höllisch weh. Der Polizist schüttelte den Kopf, ich schüttelte meine Hand. Sie fiel nicht ab. Wenigstens das. Dann ging ich in eine Telefonkabine. Hey Sie, ich hab's eilig. Moment, ich war zuerst dran. Bis Sie die Nummer rausgesucht haben, habe ich schon längst telefoniert. Das mag schon sein, aber erstens suche ich keine Nummer, sondern eine Adresse und zweitens will ich auch gar nicht telefonieren. Dann nehmen Sie doch einfach das Telefonbuch und lassen Sie mich telefonieren. Haben Sie überhaupt Kleingeld dabei? Selbstverständlich habe ich Kleingeld. Was glauben Sie denn? Ah, hier, Holunderweg 12. Wo ist denn das? Was? Der Holunderweg. 2 Querstraßen weiter, Sie Trottel. Wenn Sie das nochmal sagen, verpacke ich Sie in eine Plastiktüte und schicke Sie zur Caritas. Die können Sie dann an andere Bedürftige weitervermitteln. Das ist doch unerhört, ist das? Ich riss die Seite aus dem Telefonbuch und machte mich auf den Weg. Die Frau hatte in der Aufregung völlig vergessen, wen sie eigentlich anrufen wollte. So geht das. Die Speditionsfirma Moll war ein kleiner Betrieb. Ich ging geradewegs in das Büro. Es dauerte eine Weile, bis jemand kam. Ich staunte nicht schlecht, als schließlich eine Frau völlig außer Atem in das Büro stürmte und mich kaum beachtete. Sie müssen entschuldigen, aber unsere Telefonleitung ist tot und ich muss dringend telefonieren. Aber so ein Trottel hat draußen bei der... Aber Sie schon wieder? Wollen Sie mich fertig machen oder was? Ich bitte Sie, ich habe ja noch gar nicht angefangen. Also hören Sie mal, ich gehe jetzt telefonieren und Sie warten gefälligst, bis ich zurückkomme. Einen größeren Gefallen konnte mir die Frau gar nicht tun. Nicht, dass ich sie unausstehlich fand, doch in ihrer Abwesenheit fiel es mir leichter, ein wenig in den Unterlagen der Firma Moll zu kramen. Ich fand eine ganze Menge. Unter anderem auch eine kleine Liste mit Namen. Einer davon war Freddy Notz. Ich notierte mir die anderen Namen und machte mich dann aus dem Staub. Ich begann mit der ersten Adresse. Als ich vor der Wohnungstüre stand und klingelte, kam ich mir verloren vor. Dann öffnete ein Mann gegenüber. Hat keinen Sinn. Miguel Sanchez ist tot. Klingt übel. War er krank? Nein, er hat sich selber getötet. Tragisch. Er war noch so jung. Ich bedankte mich und verließ das Haus. Miguel Sanchez hatte sich umgebracht. Und Freddy Notz hatte sich umgebracht. Und beide hatten bei der Speditionsfirma Moll gearbeitet, wenigstens kurz vor ihrem Ableben. Es gibt Leute, die riechen nicht mal verschimmelte Eier. Unser eins hatte eine bessere Nase. Irgendetwas war da oberfaul. Alle Wege führten zu Moll. Offensichtlich auch die Irrwege. Ich vermied es, an der Telefonzelle in der Nähe der Firma Moll vorbeizugehen. Zur Sicherheit hatte ich mich mit einer Lesebrille getarnt. Ich versteckte mich auf dem Firmengelände und wartete. Lange Zeit geschah gar nichts. Dann wurde es dunkel. Als es noch dunkler wurde, half mir auch die Lesebrille nichts mehr. Ich schmiss sie weg. Dann hörte ich, wie ein Lastwagen anfuhr. Ich rannte und schwang mich gekonnt von hinten auf den Laster. Schließlich schlüpfte ich in das Innere. Ich zündete mein Feuerzeug an und schaute mich um. Die Ladefläche war leer, bis auf einen Sack aus Jute. Aua! Was denn? Ein sprechender Sack? Nehmen Sie gefälligst Ihren Fuß von meiner Hand. Sie an eine Frau. Also Menschenschmuggel. Will man Sie an einen Ölscheich verhökern? Oh, ich muss doch sehr bitten. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Wer sind Sie überhaupt? Gestatten Meloni, Privatdetektiv. Wurde auch langsam Zeit. Sagen Sie bloß, Sie hätten die ganzen 60 Jahre auf mich in diesem Sack gewartet. Ich muss doch sehr bitten, ich bin erst 50. Auch 50 Jahre in einem Sack sind zu viel. Ich wollte doch bloß sagen, dass es langsam Zeit wird, dass sich mal jemand um die dubiosen Machenschaften dieser Firma kümmert. Wer sind denn Sie? Wohl kaum der Knüppel aus dem Sack. Oder etwa die berühmte Katze, die man nicht kaufen sollte? Mein Name ist Hannah Sanchez. Was denn? Doch nicht etwa die Mutter von Miguel Sanchez? Genau. Wie kommen Sie darauf? Ihr Sohn hat Selbstmord begangen. Unsinn. Mein Sohn wurde umgebracht. Nur will mir das keiner glauben. Ich glaube Ihnen. Tatsächlich? Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich setzte mich neben Frau Sanchez und erzählte ihr meinen Teil der Geschichte. Sie hörte aufmerksam zu und nickte von Zeit zu Zeit. Als ich meinen Vortrag beendet hatte, fuhr der Laster noch immer. Miguel war sehr nervös in der Zeit, in der er bei Moll gearbeitet hat. Ich hatte das Gefühl, dass er unter einem großen Druck stand. Ich bin sicher, dass sein Tod etwas mit dieser Firma und seinem Job bei der Firma zu tun hatte. Danach schwiegen wir lange. Die Fahrt wollte nicht enden. Schließlich döste ich ein. Es mussten ein paar Stunden vergangen sein. Als ich von der Frau Sanchez geweckt wurde, war es draußen hell. Der Laster hatte angehalten. Gottverdammt, noch ein Geher, sag. Was tut denn mit dem geloten Druck? Wo sind wir hier bloß? Und was ist das für eine Sprache? Klingt nach Van Basten und Gullit. Kennen Sie die beiden? Sind Fußballer. Holländer. Glauben Sie etwa, dass wir in Amsterdam gelandet sind? Da wollte ich schon immer einmal hin. Hey, halt! Hier geblieben. Der Kerl da draußen klingt nicht sehr freundlich. Hat vermutlich das Abschneiden der Holländer an der Fußball-Weltmeisterschaft noch nicht verdaut. Ich glaube, der kommt auf uns zu. Schnell, kommen Sie mit in den Sack. Au, au, sind Sie immer so energisch? Lassen Sie die Witze, Maloney. Was gibt es Schlimmeres, als zusammen mit einer humorlosen Frau in einem Jutesack zu stecken? Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, beide Augen zudrücken. Der fluchende Holländer lud einige Kisten in den Laster. Es dauerte endlos lang. Dann endlich fuhren wir weiter. Wir steckten beide unsere Köpfe aus dem Sack. Ich zündete wieder mein Feuerzeug an. Vorsicht, Vorsicht, vielleicht hat der Sprengstoff geladen. Rauchen Sie? Nein, wieso? Weil in den Kisten stangenweise Zigaretten sind. Zigarettenschmuggel, das ist die Lösung. Mal sehen. Sie wollen doch jetzt nicht etwa rauchen. Ich bekomme davon Kopfschmerzen. Keine Angst, keine Angst. Sehen Sie? In den Päckchen stecken keine Zigaretten, sondern weißes Pulver. Doch nicht etwa Kokain. Die Firma Moll schmuggelt Kokain. Und Miguel Sanchez und Eddie Notz haben die Wagen gefahren. So etwas hätte Miguel nie getan. Vermutlich haben sie gar nicht gewusst, was sie da tatsächlich schmuggelten. Wahrscheinlich glaubten sie, dass das nur Zigaretten waren. Und als sie herausfanden, was da tatsächlich ablief, da wollten sie aussteigen. Und wurden umgebracht. Genauso wie Eddies Freundin, die unvorsichtigerweise selber Nachforschungen anstellen wollte. Was schauen Sie mich so an? Ich lebe schließlich noch. Dagegen war in der Tat nichts einzuwenden. Der Fahrer des Lastwagens legte zwischendurch eine Pause ein. Als er am Pinkeln war, machten wir kurzen Prozess mit ihm. Ich packte ihn an den Armen und Frau Sanchez knallte ihm einen ihrer Absätze auf den Schädel. Als ich wieder in meinem Büro war, kippte ich einige Whiskys und ging dann unter die Dusche. Die Selbstmordrate in der Stadt war wieder ein wenig gesunken. Dafür war die Mordrate wieder gestiegen. Ein gefundenes Fressen für Statistiker. Ich mag diesen Menschenschlag nicht. Für die ist auch unser Eins bloß eine müde Zahl.